Abend, 22.13 Uhr. Hallo nach Schwemmer. Natürlich wieder jede Stunde ein Gewinnspiel. Die neuesten Dance-Charts, da hat sich auch was getan. Und da war da noch was, ha? Aus der windigen Stadt Chicago, USA. Ich weiß schon. Stinkfuß, Bandi. Oh, hell. Die mögen dich, ja? Stellt euch mal vor hier. Ha, ich bin Bud Bundy, der affengeilste Mann der Welt. Ich bin Kelly Bundy. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Peggy Bundy. Keine falschen Gedanken wegen dem Eheringe bedeutet mir überhaupt nichts. Al, alles klar? Ist es an mir oder riecht es hier wirklich nach Schweißfüßen und Billig-Deo? Ich glaube, dein Geruchssinn hat Probleme, oder? Riecht das hier nach Knoblauch? Primary magnetic coils to absolute zero. Primary magnetic coils to absolute zero. Nein, Leute, keine Panik. Let's go. Power Radio. Aus der CD-Presse. Galactica, ganz neu. Und ich habe so viele neue Songs dabei, dass ich gar nicht weiß, ob ich alle bringen kann. Wir heben ab ins Turbo Mega starke Wochenende. In all the world of music. Hochspannung den ganzen Abend. Jeden Tag beginnt der Verfall ein bisschen früher. Damals wusste ich nicht, warum dies mit mir geschieht. Doch jetzt, wo ich hier bin, weiß ich, wo ich hingehöre. Ich gehöre zum Verfall. Der Verfall gehört zu mir, wie das Tageslicht zur Sonne. der Verfall beginnt. Lexikon heißt die Gruppe. Der Verfall beginnt. Ganz neu. Und bei Verfall, da fällt mir gleich wieder das ein. Verfall, hä? Ist es bei dir auch so? Dann ist die gesamte Menschheit in Gefahr. Instructor. The one and only instructor. ins turbo-mega-starke Wochenende. Welcome. Ins Wochenende mit allerbester Laune. So, das hätten wir. Schwuppikowski. Pfoten weg von der Fernbedienung, gleich geht's weiter. Nicht stolpern, Leute. Jetzt kommt die Werbung. Präsentiert den internationalen ADAC-Preis auf dem Regioring Lahr. Vom 17. bis 19. Juli erleben Sie Rennsport der Superlative. Unter anderem mit Joachim Winkelhock, Roland Asch und Laurent Aiello. Der Supertourenwagen-Cup vom 17. bis 19. Juli auf dem Regioring Lahr. Karten bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und dem ADAC-Kartenservice unter Freiburg 45 17 41. Ein spannendes Rennwochenende wünscht Riegeler Felsenpilz, das Regio Premium. Gotta Have Hope, der Mega-Club-Hit von Blackout. Gotta Have Hope, Gotta Have Blackout. Jetzt im Handel. Da ist er wieder, ihr innerer Schweinehund. Ziemlich hartnäckig, des Zamperl. Sie müssen ihn halt überwinden. Ein Hund will schließlich wissen, wer der Herr im Haus ist. Machen Sport? Wer Sport macht, hat mehr vom Leben. Mehr Spaß, mehr Power und mehr Stärke, Nein zu sagen, wenn's drauf ankommt. Absolute Hitzeschock für Ihre Ohren. Summer Feelings, die brandneue 3-CD-Box mit den extra heißen aktuellen Sommerhits von La Bouche. Summer Feelings, die einzige Muss-Ich-Haben-Freibad-Eiscafé-und-Cabriolet-3-CD-Hot-Hit-Komplettbox. Mit den Original-Superhits und garantiert echten Sommerklassikern von Snap, Hathaway. Gehen Sie jetzt nicht an den Kühlschrank, sondern rufen Sie gleich an und bestellen Sie Ihre Summer Feelings unter 040 411 442. 3 CDs so heiß wie eine Sonneneruption. Für 89 Mark inklusive Versand. Summer Feelings gibt es nicht im Handel, sondern wieder einmal nur hier in Ihrem Radioshop. Unter 040 411 442. Summer Feelings, die zischt. Schmidt? Ich bin's. Hallo. Du Schatz, es wird später. Ich stehe auf der A1 und habe eine Panne. Oh nein. Wir haben doch die Theaterkarten. Und in einer Stunde kommt der Babysitter. Da muss ich absagen. Nein, ich habe schon angerufen. Den Babysitter? Den ADAC. Die kriegen das Auto sicher schnell wieder hin. Und wir machen uns einen schönen Abend. Bis gleich. Der ADAC lässt Sie nicht stehen. In mehr als 81% aller Fälle beheben wir die Pannen unserer Mitglieder direkt vor Ort. Infos überall beim ADAC. Der ADAC. Aktive Hilfe, Schutz und Rat. Hey, Herr Nachbar, haben Sie meine Katze gesehen? Ja. Hier. Das bedeutet Krieg. Kai Piranha. Vorsicht, bissiger Nachbar. Die Komödie des Sommers. Jetzt im Kino. Veronika, das Video ist da. Veronika, das Video ist da. Comedian Harmonist. Jetzt auf Video überall zu kaufen. Hey, Leute. Hey, Leute. Super gut drauf. Die Welt von morgen. Die perfekte Illusion. Future. Die perfekte Illusion. sind hier trotzdem froh. Wir hören Charlie 2000, erscheint das Radio. 22 Uhr und 32 Minuten, der Radio Regenbogen Verkehrsservice auf der A5 Basel Richtung Karlsruhe zwischen Teningen und Riegel, Baustelle, 2 Kilometer Stau, bitte fahren Sie vorsichtig. Die Radio von hier mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Hey, noch schlimmer. Wir wollen euch raushelfen aus eurer absolut uncoolen Situation. Jetzt beginnt das Leben. 100% mehr Spaß. Hier geht's voll ins Wochenende. Und ich grüße auch alle, die Richtung Berlin sind. So, auf Berlin! Diese Sendung und steigern damit die dramatische Spannung. Man kann eben nicht alles haben. Doch, alles. Bloß nicht langweilig. Too late. Sure. Eat this. Get out. Let's do it. Jetzt ist Zeit für unser Gewinnspiel. Jetzt werden die Knöpfe gedrückt, dass es nur so knallt. Anschnallen, festhalten, starten! Das funktioniert ganz bestimmt. Und zwar geht es jetzt nach schon mal entweder um eine Maxi oder um Karten für die Birthday Parties von Radio Regenbogen. Ey! Also, pro Person bekommt 2 Karten, die jetzt dann gewinnen. Wir suchen 5 in der Bretten. Null, If you in a rush, you call me mañana. for y'all to see. Lady, nasty ass, I wanna be the female rebel. Master of the ceremony. But look into my eyes and judge your book by its cover. I want you to know that all I want is be your lover. Hallo nach Schömer. Wir sind mitten in unserem Gewinnspiel. Ganz nebenbei grüße ich alle, die Richtung Berlin sind. So Love Parade. Da fahren ja ganz viele hin. Hoffentlich regnet es nicht. Und wer jetzt schon 500 Bretten zusammen hat, wählt bitte 0137 21 20100. Und wer gewinnt? Kann sich raussuchen. Maxi-CD oder, was wahrscheinlich mehr wert ist, garantiert zwei Karten für die Radio Regenbogen Birthday Partys. Genau! Radio Regenbogen. Yes! Prostitute. 12 years old and he knocking the boots. Like professional dudes to be profitable. Took him from the playground, made him touch not pose. Broke him off in crumbs, relieved him like chums. Had him begging like bums, cause you wouldn't give him none. Give him none. Heartless, we are living in darkness. In a world so heartless, we are living in blindness. In blindness, yeah. Done. what's going on. I understand what you're trying to say. So let's get back in this bed and continue what we was doing, alright? Come on, let's go. Sex me, baby. Show me that you're the best. Show me you're the one. Come on, let's go. Baby girl, here's sex in me. Flexing me, I can't believe what's coming next to see. Damn, I shouldn't have chosen her from the very start. Now maybe the last girl couldn't break my heart. Lady feels so good, how you riding me? I'm about to cry to see. Can Big Daddy come beside you, please? Back up, Jimmy finna act up. Then later for the ball souvenir, the girls. Now baby, give me sexual pleasure till the early morn. I know I'm a difficult man, it takes a lot to get me on. Now give me some ass before I dash you. Give me some love better than she do. So let's get back in this bed and continue what we was doing, alright? Come on, let's go. Sex me, baby. Show me that you're the best. Show me you're the one. Come on, let's go. Like I love you, I be loving you right. Holding you tight, caressing your body. All night, lay you down on your back as I go for a ride. Run my tongue up and down your six pack. You like the way I work it, no diggity. Come on, taste my love, downtown chocolate city. Better open up your mind. Taking off like a car, BMW or worse, I shine like a star. You be bumping to my sound when I come around. Cause when me and my squad attack, you better. Aber jetzt habe ich schon weit mehr als fünf laufen lassen. Jetzt habe ich wissen, zum Beispiel dieser Song. Da müsste mal jeder DJ haben, oder? You and this again. Hallo. 01372120100. Hallo, Schäfer. Hallo, Schäfer. Haben wir allen voll im Griff? Nein, braucht man keinen Beta-Blocker nehmen, Chef. Nein, wirklich nicht auf Balder gehen, Chef. Hallo, Chefer? Hallo, Chefer? Allen Balletti. Hallo, Chefer? Hallo, Chefer? Allen Balletti. Chefe, der Tor geht zu, runter Boot ist eingeklemmt. Hallo, hallo, Chefe. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ja, alles Balletti, kein Problem. Der Herr Stockmann kann nicht kommen. Hallo, Chefe. Hallo, Chefe. Allen Balletti. Hallo, Chefe. Hallo, Chefe. Allen Balletti. Chefe. Wir gehen den Saunatüren auf. 19 Ersthafte, seid heute früh. Hallo, Chefe. Hallo, Chefe, danke, Ali. So, jetzt, ich grüße jetzt den Dennis aus Böblingen. Dennis, hast du mir 500 Bretten? Ja. Lass hören. For the cause, Destiny Child, Puff Daddy, Young Dinay, Nana, Black Attack, Down Low und RNG. Yeah! Du hast es geschafft. Der Dennis hat es geschafft. Ich will nicht aufs Klo gehen. War genügsamer. Nein, nicht umschalten. Jetzt kommt die Werbung. I want it all. Die Radio Regenbogen Birthday Beach Party im Rahmen der LBS Future Days 98. 19. Juli Freiburg mit Scooter. How much is the Mr. President, No Mercy, For the Cause, Down Low, Caught in the Act und West. Und exklusiv bei Radio Regenbogen nur für euch. Der neue Superstar aus Italien, Mac, mit seinem Nummer 1 Hit Launa Non C'è. Radio Regenbogen Birthday Beach Party, 19. Juli, Thunisee, Freiburg. Auch mit Oropax, Bellini und Blümchen. Was ich dann so fühle, ist nicht mehr normal. Viel Spaß wünscht Coca-Cola. Schmidt? Ich bin's. Hallo. Du Schatz, es wird später. Ich stehe auf der A1 und habe eine Panne. Oh nein, wir haben doch die Theaterkarten. Und in einer Stunde kommt der Babysitter. Da muss ich absagen. Nein, ich habe schon angerufen. Den Babysitter? Den ADAC. Die kriegen das Auto sicher schnell wieder hin. Und wir machen uns einen schönen Abend. Bis gleich. Der ADAC lässt sie nicht stehen. In mehr als 81% aller Fälle beheben wir die Pannen unserer Mitglieder direkt vor Ort. Infos überall beim ADAC. ADAC. Der ADAC. Aktive Hilfe, Schutz und Rat. Was wollen Sie denn hier, Mann? Ich komme aus der Zukunft und suche die Preise von gestern. Machen Sie, dass Sie hier wieder wegkommen. Zu Citroën. Da gibt's auch noch die Autos von morgen dazu. Deckung! Die Autos von morgen zu Preisen von gestern. Alle Modelle der Citroën-Edition gibt's jetzt mit Preisvorteilen von 3.200 bis 4.500 Mark. 3 Jahre Garantie inklusive. Nichts bewegt sie wie ein Citroën. Als Frau? Ja. Hat man's ja nicht leicht. Vor allem mit den Männern. Weil die nie genug kriegen. Du sagst es. Im Novotel kriegt man genug. Zum Beispiel schöne große Zimmer, moderne Bäder und die Übernachtung am Wochenende für nur 79 Mark. Pro Person im Doppelzimmer und inklusive Frühstücksbuffet. Novotel. 33 Mal in Deutschland. Für 79 Mark? Da ist er wieder, Ihr innerer Schweinehund. Ziemlich hartnäckig, des Zamperl. Sie müssen ihn halt überwinden. Ein Hund will schließlich wissen, wer der Herr im Haus ist. Machen Sport? Wer Sport macht, hat mehr vom Leben. Mehr Spaß, mehr Power und mehr Stärke, Nein zu sagen, wenn's drauf ankommt. Komm zu was, du kannst das. Such deinen eigenen Weg. Wenn du es willst, dann geht's. Keiner macht den Drogen. Bevor Sie in Urlaub fahren, schicken Sie doch noch schnell Ihren BMW in Urlaub. Zu Ihrem BMW-Partner. Denn Ihr BMW-Partner checkt's mit dem 12-Punkte-Fahrzeug-Check. Keilriemen, Kühlmittel, Bremsflüssigkeit, Reifen und vieles mehr, damit Sie unbeschwert Ihren Urlaub genießen können. Gecheckt. Der 12-Punkte-Fahrzeug-Check. Nur bei Ihrem BMW-Partner. BMW. Freude am Fahren. Dinkelacker. Geburtsdatum gehört dazu. Der frische Nachweis gehört zum Bier wie der Personalausweis zum Biertrinker. So der Text einer Dinkelacker-internen Verlautbarung. Wer das Geburtsdatum kennt, kennt auch die Frische seines Bieres. Die Verbraucher werden gebeten, kritisch zu prüfen und sich dann dieser Meinung anzuschließen. Soweit diese frische Meldung aus dem Hause Dinkelacker. Was machen Sie denn da vor dem Radio? Wo Sie doch längst selbst einer von 2 neuen Maggi-Ketchup-Werbestars sein könnten. Oder Sie gewinnen 10.000 Mark. Oder eine von 40 Maggi-Ketchup-Couches. Teilnahmekarten gibt's im Lebensmittelhandel. Neu, Maggi-Tomaten-Ketchup und das feurig scharfe Maggi-Texikaner-Ketchup. Jetzt in aller Munde. Nur ist es raus. News. News. Na, endlich mal was Neues. Hey, das müsst ihr euch unbedingt mal anhören, Leute. schon mal, wir haben gleich volle Stunde, da gibt es Aktuelles, aber da bin ich nachher dann gleich wieder da. Übrigens unsere Faxnummer 0621 33 75 266. Fax mich bitte an. Aber irgendwie habe ich hier so ein kleines benommenes Gefühl. Bandis, was meint ihr? Oh, keine Sorge. Das taube Gefühl in den Fingern geht gleich wieder weg. Das kommt von den speziellen Fetten und Dünsten, die Erls Körper ausscheidet. Ich wundere mich gar nicht. Hey, warte. Ihr habt gesagt, ich kann in der Sendung meine Schuhe verkaufen. Das wurde mir versprochen. Hier ist kein Schuhladen, Erl. Mit ihrem Moderator Max. Hau rein, Maxi. Kurz vor 23 Uhr das Wetter von hier in der Nacht. Einzelne Schauer, am Tage bleibt es wechselhaft. Die Temperaturen im Rhein-Main-Gebiet bis zu 22 Grad und im Breisgau sagenhafte 25 Grad. Im Schwarzwald in den Höhenlagen bis 1000 Meter lediglich 18 Grad. Die weiteren Aussichten, wenig Wetteränderung. Radio Regenbogen, 101,1. Nachrichten. Um 23 Uhr mit Max Lehrer. Guten Abend. Zum leichteren Auffinden von Straftätern hat der Bundesrat einer Änderung des Sozialrechts zugestimmt. Danach können Sozialämter künftig Staatsanwaltschaft und Polizei darüber informieren, wo sich gesuchte Personen aufhalten. Außerdem hat der Bundesrat heute Sozialkürzungen für Ausländer beschlossen, die sich Leistungen erschleichen wollen. Gebilligt wurde auch ein Kompromiss zur Verbesserung der Vermögensbildung für Arbeitnehmer. SPD-Chef Lafontaine hat die Kritik von Kanzlerkandidat Schröder an den Grünen verteidigt. Schröder hatte die Grünen vor allem wegen der Forderung nach Tempo 100 auf Autobahnen kritisiert. Zugleich unterstrich Lafontaine aber Gemeinsamkeiten mit dem möglichen Bonner Koalitionspartner. Diese sehe er vor allem in der Energiesteuer- und Sozialpolitik. Die Deutsche Telekom hat im Juni rund 7.000 Nutzern ihrer Telefonkarte T-Card weit überhöhte Gesprächsgebühren berechnet. Wie ein Unternehmenssprecher heute bestätigte, ist in den Rechnungen dieser Kunden wegen eines Computerfehlers das Komma um zwei Stellen nach rechts verrutscht. Deshalb wurde der hundertfache Betrag ausgedruckt. Der Fehler sei aber frühzeitig bemerkt worden, hieß es. Die USA haben Israel und die Palästinenser zu direkten Gesprächen aufgerufen. Beide Seiten sollen dabei den Friedensprozess wieder in Gang setzen, sagte US-Außenministerin Albright in Washington. Hauptstreitpunkt ist der israelische Abzug aus 13% des besetzten Westjordanlandes. Zwei bewaffnete Räuber haben am Nachmittag in Freiburg einen Geldtransport überfallen. Der Mann hatte gerade die Tasche mit den Tageseinnahmen der Mensa 2 im Wagen verstaut, als ihn die Täter mit einer Schusswaffe niederschlugen. Trotz Fahndung mit Hubschraubereinsatz fehlt von den Räubern bislang jede Spur. Im irischen Dublin beginnt morgen die 85. Tour de France, bevor die Radprofis bei dem wohl weltweit bekanntesten Radrennen französischen Boden betreten, müssen sie erst einige Etappen auf der grünen Insel hinter sich bringen. Telekom-Star Jan Ulrich aus Merdingen zu seinem Start. Ich sehe den Unterschied zwischen 96 und 97 bei der Tour, wo ich 96 Zweiter werden konnte, letztes Jahr gewinnen konnte. Da ist schon ein Riesenunterschied bei, ja. Und ich konzentriere mich auch wieder auf siegreiche Rennen. Also ich möchte jetzt auch wieder Rennen gewinnen, ganz klar. Und wenn es diesmal nicht gelingen sollte, dann ja gut, kann ich auch nichts dafür. Ich habe alles getan dafür. Und werde die nächsten Jahre wieder probieren. In einem Freundschaftsspiel trat der Karlsruher SC heute Abend gegen den FC Basel an. Die Badener kamen über ein 1:1 Unentschieden nicht hinaus. Die Zeit 23 Uhr und 2,5 Minuten. Der Radio Regenbogen Verkehrsservice. Auf der A5 Basel Richtung Karlsruhe zwischen Teningen und Riegel. Baustelle 2 Kilometer Stau. Bitte fahren Sie vorsichtig. Ihr Radio von hier mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Ist wieder da. Charlie! Ist wieder da. Oh Mann, das finde ich ja echt gut. Es liegt Paprika in der Luft. Hey, Charlie. Dranbleiben, gleich geht's richtig los. Charlie! Das freut mich aber. Sounds total. Das stimmt. Nachtschwimmer, seid ihr bereit für die zweite Stunde? Er, du auch. 3, 2, 1. Jetzt geht's los. Ready, steady, ready, go. Power Radio. Neue Attacke. Und Action. Wie geht's euch? Alles klar? Und wir werden noch ein paar hier O-Töne reinholen von Leuten, die Richtung Berlin fahren. Das heißt, ich soll anrufen. Ich möchte gern testen, wie die Stimmung bei euch so ist. Weil da fahren ja Züge, da fahren ja alles mit voll diskutiert. Die werden nicht zuhören, die machen ja eigene Musik. Aber in Tausenden von Autos sind sie unterwegs und Reisebussen. Millennium, das ist ganz neu, Project Overduck. Und da sitzt bei mir hier der Produzent. Und der grüßt hier Miss Shiva und DJ Bus. Und da hat er eine kleine Überraschung mitgebracht. Er hat gesagt, ich soll jetzt die Check-In, kennt ihr Check-In? Für mich die absolute Nummer 1. Laufen lassen. Und Check-In ist morgen im Rodo X Darmstadt. Und wer da hingeht, kann sich eine handsignierte Platte abholen. Ha? Ist das was? Da liegt morgen auf, wie gesagt, Shacking, dann DJ Overdog ist da, Miss Shiva und DJ Butz. Und zwar bei Shacking persönlich, ja? Mach schon mal Fahrt hin, bring den zum Schwitzen. Hoffentlich bringt er genügend Platten mit. We'll be right back. spitzenmäßig. Ich bin am Boden zerstört nach Jordan. Das sollte eigentlich die Nummer 1 sein. Von Shaking ist gerade hier und er sagt, er legt morgen im Bruder X auf. Und wer hinkommt, bekommt von ihm selbst eine handsignierte Platte und nämlich genau die, die gerade läuft. Die geht nämlich 10 Minuten. Wir haben 23.20 Uhr, hallo noch Schwärmer. Hier geht's ins Wochenende. Das sage ich doch noch. Hallo Blondis. Sie sind die Mitte ihres Hauses. Es gibt nichts, er kommt, was ihn wirklich aufhalten kann. Das ist total verrückt. Hallo Blondies, hallo Kelly! Oh. Kelly, alles klar? Kelly Schatz, wie sieht's aus? Hä? Mein Vater, Al Bundy, der hat sogar 4 Touchdowns in einem einzigen Spiel geworfen. Wissen wir. Das erhält ihn heute noch am Leben. 4 Touchdowns. Ja, Kelly, das ist das Einzige, mit dem er immer prahlt. Neulich am Flugplatz hat man folgendes Schild gelesen. Unsere Abteilung Fallschirmspringer. Blondinen dürfen während ihrer Tage nicht mehr Fallschirm springen. Weil es ist neulich vorgekommen, dass sie den verkehrten Schnur gezogen haben. Das wäre Kelly nicht passiert. Yeah, some got hopes and dreams we got. ways and mean. The supreme dream team, always up with the scheme. From hubcap to selling raps, name your theme. I'ma rise to the top, floating on the screen. Who the hell wanna stop me? I hated those who doubt me. A million refugees with unlimited warranties. Black Caesar, dating top divas. Diplomatic immunities, no time for a visa. It just begun, I'ma shoot them one by one. Got five sides to me, something like a pentagon. Strike with the forces of King Solomon. Letting bygone be bygone and so on and so on. I'ma teach these cats how to live in the ghetto. Keeping it retro, expected from the get-go. Lay low, let my mind shine like a halo. For politic with ghetto senators on the D-Lo. Tug of war while the kids are poor. Open north, better drugstores. So I became hardcore. Couldn't take it no more. I'ma reveal everything. Change the law. I find myself walking the streets, trying to find what's really going on in the streets. Now every dog got his day. Needless to say, when the chief away, that's when the cats wanna play. I told you, mess around you fools like Cassius Clay. Stretch my heat and make you do a pot of parade. Kick your balls like Pele. Think I'm doing ballet. Peak like Dante. Broader than Broadway. Get applause like a matador. Cry yelling ole. Who the hell wanna say me? From BK to Calais. Come on. When you thought it was safe in a common place, showcase your finest and lose a pass on the horse race. Two ways, getting D-Bays out like Scarface. For your roll money, let me put on my screw face. And I'm paranoid at the things I say, wondering what's the penalty from day to day. I'm hanging out partying with girls that never die. The CEO's picking on the small fries, my campaign telling lies. I was just spreading my love, didn't know my love was the one holding the gun in the glove. But well, it's all good as long as it's understood. It's all together now in the hood. Was wird denn das hier? Nicht aufs Klo gehen. Oh, genügsamer. Jetzt kommt die Werbung. I want it all. Aha. Charlie 2000. Wow. Ist partymäßig unterwegs. Genau. Allen erstmal schönen Dank, die letzten Samstag in Oberwinden waren. Und immer morgen, da war ja ich. Und morgen Samstag, 11. Da ist der Billy Charlie auch immer morgen. Da haben wir die erste Fesselparty. Kennt ihr das noch schon mal? Das ist der letzte Schrei. Jede Dame, die reinkommt, bekommt eine Handschelle und kann sich jemand schnappen. Ey, da bin ich gespannt. Und dann wird das beste Paar zu Amts gewählt. Zwei Reisen nach Paris und so weiter. Eine Woche später, Freitag 17. Roost. Festzelt Roost. Ihr kennt ja, beim Europapark. Und Grombach. Nee, Freudenstadt. Auch im Festzelt. Und diese Woche haben wir ja Miss Baden-Württemberg, ja? Ich will da unbedingt hin, Mann. Ja, deine Frau kann übrigens da auch mitmachen, oder? Wenn die gut aussehen will, muss sie neben einer abgebrochenen Vogelscheuche stehen. This is the Mobile Road Show. Den kleinen grünen Kaktus gibt's jetzt auf Video. Kauf mich jetzt, kauf mich jetzt, kauf mich jetzt. Comedian Harmonist jetzt auf Video überall zu kaufen. Boxer machen eine Ringpause. Gangster ab und zu eine Zwangspause. Und Autofahrer? Die machen die Tankshop-Pause auf der Autobahn. Ein frischer Kaffee, kühle Getränke und leckere Snacks bringen sie schnell wieder in Fahrt. Also raus mit dem Blinker und rein in den Autobahn-Tankshop. Die Autobahn-Tankshops der Tank und Rast AG. Wir sind für Sie da. 24 Stunden, 365 Tage im Jahr. Was gibt's da jetzt von Smarties? Klitzeklein wie Erbsen. Klitzeklein. Klitzeklein. Genauso klein wie von dem kleinen Mann der Kopf. Klitzeklein. Klein. Die neuen, die klitzekleinen Mini-Smarties sind da. Nur im Beutel mit den Schächtelchen. Von Nestlé. Schmecken richtig gut. Klitzekleine Mini-Smarties. Entschuldigung, wie komme ich denn hier ins Internet? Ganz einfach, gleich hier am Kiosk. Oh, so einfach. T-Online für Einsteiger mit Microsoft Internet Explorer 4.0. Jetzt am Kiosk. T-Online. Internet einfach und exklusiv. Gotta Have Hope, der Mega-Club-Hit von Blackout. Gotta Have Hope, Gotta Have Blackout. Jetzt im Handel. Uhr und 30 Minuten, der Radio Regenbogen Verkehrsservice. Keine Meldungen, wir wünschen gute Fahrt im Regenbogenland. Die Radio von hier. Mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Ah, gleich geht's los mit uns. Der Rhythmus treibt die Herzen an, wie kann's auch anders sein? Steht alle auf, macht alle mit, wer tanzt schon gern allein? Das Eis zerbricht, der Blutdruck steigt, die Tanzmusik macht froh. Denn jetzt kommt sie, die sensationellste, fordernd schönste Tanz, mein schwingende Super-Top-Beat-Show. Before I dive back into the roof, cool, kick the nation with the groove, then we rock the place when the bass gets smooth. Dance, when the vibes get loose, I hit the floor direct into the roof, cool, kick the nation with the groove, then we rock the place when the bass gets smooth. So auf hier. Was wir machen, wir verlosen jetzt zwei Karten für die Radio Regenbogen Birthday Night. Ha? Okay, machen wir das? Einfach nicht zu fragen, nur wer anruft, bekommt zwei Karten. Ja? Aber so. Aber du bist draußen, du kriegst keine. Was für ein Müllsack. Trotzdem nicht. 0137 21 20 100. Die ersten zwei Anrufer, die jetzt reinkommen, bekommen je zwei Karten. Thank you. Nachschub mal immer wieder probieren anzurufen. Wenn die zwei weg sind, also zwei mit zwei Karten, sage ich dann durch, dann brauchst du nicht mehr anrufen. Und wenn ich den Song höre, muss ich grüßen. Alle, die Richtung Berlin fahren. Jetzt machen wir Bonsai-Spezial.